Wir hörten den Spätnacht- bis frühen Morgen-Raga, Lalit, ein Sechston-Raga. Von der CD Classical Vocal, Discovery of Indian Classical Music, Pandit Prabhakar Kareka, veröffentlicht in 2002 bei Fountain Music Company Pune. Es begleiteten Arvid Tate, Harmonium und Subhash Kamat, Tabla. Die Verknüpfung der Spielzeit mit bestimmten Tages- und Nachtzeiten wurde in der ästhetischen Annäherung an die indische Musik besonders im 17. Jahrhundert als wesentlich betrachtet, mit Ausnahme des Ensemblesingens oder auf der Theaterbühne. In der Sangita Narayana heißt es, verletzt man die korrekte Zeit für die Aufführung, führt dies zu einem vollständigen Zusammenbruch. Der saisonale Bezug entwickelt ein Verständnis, eine Bewusstseinshaltung der Inder zu Ragas in dem Sinne, dass Ragas die Macht besitzen sollen, über die Naturgewalten zu herrschen. So kann der Frühlingsraga Hindol Blumen zum Sprießen bringen. Sogar Ordnungsmethoden der südindischen Musik flossen in die nordindische Hindustani-Musik ein. Pundarika, ein südindischer Musikwissenschaftler, migrierte in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in den Norden Indiens und führte als erster die südliche Methode der Klassifizierung von Hindustani-Ragas in Skalentypen, den Melas, ein. Die indische Miniaturmalerei und die Ragamalas erlebten ihre Blütezeit unter der Regentschaft von Akbar, einem der vier für Indien besonders bedeutsamen Mogulherrschern, neben Jehangir, Shah Jahan und Aurangzeb. Der Mughal-Stil wird datiert zwischen 1556 bis 1605. Zunächst hervortretende iranische Stileigentümlichkeiten wurden allmählich von einem indischen Gesamtcharakter gekennzeichnet. Die Landschaft wurde geschildert durch die Abbildung indischer Pflanzen, indischer Bäume und Tiere, begrüntem Boden, von Wasserläufen und indischen Bauten. Die iranische Tradition führte sich darin fort, indem man persische Epen und Ritterromane flächenhaft illustrierte. Besonders am Hofe Akbars, der ein ausgeprägtes Interesse an fremden Religionen hatte, veränderte sich die Motivgestaltung. Zu den indisch-iranischen Stilelementen traten christliche Motive wie Madonnen, Engel und Allegorien hinzu, die sich in die indischen Darstellungen einflochten. Akbars Sohn und Nachfolger Jehangir, seine Regierungszeit datiert sich von 1605 bis 1627, war ebenso ein sensibler Kunstkenner. Durch seinen Einfluss beachteten die Künstler der kaiserlichen Malschule europäische Vorbilder. Die Hochzeit der Miniaturmalerei hielt auch unter dem folgenden Mogul Shah Jahan an. Seine Regierungszeit war von 1627 bis 58. Er war auch der Bauer des Taj Mahal. Die Motivwahl in der Raga-Malerei änderte sich zugunsten der Abbildung eines repräsentativen Hofbildes. Staatsempfänge, Hoffeste, Aufzüge oder Jagdszenen wurden gemalt. Daneben schenkten die Künstler und ihre Patrone auch alltäglichen Ereignissen in vornehmen Kreisen ihre Aufmerksamkeit, allem voran dem Frauen- und Liebesleben. Der Miniaturmalerei verdankt die Nachwelt eine bis in alle Einzelheiten gehende bildliche Schilderung der damaligen geistigen und materiellen Kultur. 1658 ging die Zeit der Bildermalerei zu Ende. Der damals 40-jährige Aurangzeb übernahm nach einem blutigen Nachfolgestreit unter den vier Söhnen Shah Jahans das Zepter. Er beseitigte dafür seine Brüder und nahm seinen von ihm entmachteten Vater bis zu dessen Tode 1666 gefangen. Aurangzeb führte am Hofe eine puritanische Lebensweise ein, unterband Wein- und Haschischgenuss, verbannte die Musik vom Hofe und verbot Tanz- und Freudenmädchen. Zu den Bilderliebhabern konnte man Aurangzeb nicht zählen. Er ließ Darstellungen von Engel, Madonnen und Heiligen unter Kalkputz verschwinden. Der Mogul-Stil fand sich nur in den lokalen indischen Malschulen wieder, in den Fürstentümern von Rajasthan, Rajputana und des westlichen Himalayas, in den Zentren Bijapur, Ahmadnagar, Golconda und Hyderabad. Im ersten Viertel des 17. Jahrhunderts entstand eine volkstümlich vereinfachte Ausführung in den Schulen von Meistern des kaiserlichen Ateliers oder ihnen nahestehenden Künstlern, der sogenannte volkstümliche Mogulstil. Die beliebtesten Maler waren keine Muslime mehr, sie trugen die Aufschriften in indischen Lettern auf, wie Sanskrit, Prakrit oder Nagari. Relativ spät hat man die Bedeutung der Illustrationen und ihre Beziehung im Sinne einer musikinspirierten Malerei verstehen können. Das Manuskript des Kalpasutra, Jinakaritra, wurde erst 1956 einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Es kann auf das Ende des 15. Jahrhunderts datiert werden. Die als Randverzierung abgebildeten männlichen und weiblichen Götter oder Genien, den Schutzgeistern, stehen in keiner Verbindung mit dem religiösen Text und seinen Hauptillustrationen. Die Gestalten wurden aber durch Beischriften eindeutig als Personifikation von Melodietypen gekennzeichnet. In Indien glaubt man, dass ein sensibler Musiker oder Zuhörer, während er über den Tönen eines Ragas meditiert, nicht nur einen Einblick in die Emotionen, Bhava, haben kann, die durch die jeweiligen Noten zum Ausdruck gebracht werden, sondern in einem Art ekstatischen Zustand des Geistes, Rasa Anubhuti, auch die Farben dieser Noten zu assoziieren, fähig ist. Ähnlich werden von Dichtern Werke komponiert, die beschreiben, was in ihrem Empfinden die Essenz eines Ragas ausmacht. Die Energie der Ragas wurde aus einem göttlichen Bezug erklärt. Ihre konzeptionelle Form, Dhyanamurti, ist als erstes in religiösen Predigten beschrieben worden. Der Ausdruck der Empfindungen des göttlichen Wesens ist nicht reiner Gefühlsausdruck, sondern er besitzt eben auch, durch seinen göttlichen Ursprung, die Kraft der Wirkung, die ihr Schöpfer damit beabsichtigt. Sahamgadeva ordnete im 12. Jahrhundert jedem Raga einen Schutzheiligen zu. Später erklärte man sogar die Ragas als halbgöttliche Geschöpfe. In einer Vielzahl von Bilddarstellungen, besonders in den Jamurragamalas, finden sich die Ragas wieder, in denen sie als Götter und Göttinnen dargestellt werden, zusammen mit ihren Skalen, Noten und Mikrotönen. Bis ins 16. und 17. Jahrhundert wurde diese göttliche Personifizierung der Ragas in Versen und Malereien zum Ausdruck gebracht, als amoröse Heroen und Heroinnen, Najaka und Nayika. Der Raga Dhanashri eignet sich dazu als Beispiel hervorragend. Dhanashri steht im allgemeinen Verständnis für eine Mischung verschiedener Themen in Bezug auf die Gefühle, die durch die Raga-Musik vermittelt werden. Dhanashri bedeutet Inspiration und Motivation. Dieser Raga ist im indischen Verständnis sehr geeignet für die Anbetung und Anrufung Gottes. Guru Nanak, 1469 bis 1539, Begründer und einer der ersten 10 Lehrer der Sikh-Religion, hat die Hingabe an Gott durch die Natur selbst beschrieben. Welche andere Form der Anbetung von Gott als die des der Natur eigenen Lichterfestes kann verglichen werden, während die göttliche Musik darin erklingt? Ragini Dhanyashri Thurva Patra Samana Mechakaruchihi Snigdhalakali Vrita Kauma Shambharadharini Paripatan Netrambudharodita Jeta Shri Sahita Hita Sahajari Shri Bhima Palashini Yasyaha Sadhritadadimi Kartale Dhanyadana Shri Budaihi Dhanya Shri Malakaushikasya Panchami Ragini. Von Durva grasgleicher, dunkler Schönheit, mit glänzendem, lockigem Haar, ein schwarz-weiß geschecktes Gewand tragend und mit hin und her sich bewegenden, tränenwassergebenden Augen, begleitet von der Freundin Jetasri und der edlen Bimpalashini, einen Granatapfel in der Hand haltend, so wird von den Weisen die Wohlstand gewährende Dhanayashri beschrieben, des Malakaushika fünfte Ragini. Den Raga Purya Dhanashri spielt uns Pandit Vishwamohan Bhatt auf der von ihm konstruierten Mohanvina, eine Art Slide-Gitarre. Er begleitet den Hindustani-Sänger Sri Parameshwar Hetsch. Die Aufnahme findet sich auf einer DVD zum Live-Programm des Pune Festivals, in 2004 von Fountain Music Company veröffentlicht. Es begleiten Vyasmurti Katti, Harmonium, und Ramkumar Mishram, Tabla. Yeah.